Andacht am 1.8.2022 von Reinhard und Debbie Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Debbie. Heute beantworten wir eure Fragen. Es sind übers Wochenende sehr viele Fragen bei uns eingegangen. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Nicht wir werden diese Fragen beantworten, sondern du durch uns. Wir vertrauen dir. Erste Frage. Über dieses Thema habe ich schon viel gesprochen. Warum wird das gefragt? Aber gut, hier ist die Frage. Wie gebe ich mich zu 100% Jesus hin? Antwort von Reinhard. Erstens. Du kannst dich nicht zu 100% einem Menschen hingeben, wenn du dich Gott hingibst. Wenn du dich zu 100% Jesus hingegeben hast, kannst du auch nicht zugleich deinen Wünschen oder Sehnsüchten hingegeben sein. Ich kann mich nicht zu 100% Debbie hingeben und Jesus oder dem Pastor und Jesus. Man wird einer Person treu sein und der anderen nicht. Zweitens, du musst diese Entscheidung täglich neu bestätigen. Wenn du es immer wiederholst, dann wirst du es auch tun. Drittens, dann musst du mit dem Heiligen Geist die Evangelien durchlesen und beobachten und lernen, wie du dein Leben führen sollst. Wenn du hörst, liebe nicht das Geld, dann musst du das lernen. Wenn du vergeben sollst und noch irgendwo nicht vergeben hast, musst du das tun. Das ist eine tägliche Übung. Man kann im täglichen Leben nicht die Bibel ignorieren. Nächste Frage. Was führt dazu, dass ein Christ nicht mehr erlöst ist? Sünde ohne Reue? Antwort von Reinhard. Nein. Du kannst zwar in Sünde leben, aber wenn dir vergeben ist, ist dir vergeben. Einmal gerettet, immer errettet, stimmt aber auch nicht. Die Bibel sagt, wir sind erlöst, wenn wir beständig im Glauben wandeln. Paulus spricht in 2. Timotheus 3 über den großen Abfall. Die Menschen heutzutage laufen wirklich von Jesus weg. Sie sagen, ich glaube nicht mehr an Jesus als meinen Erretter. Einer der größten Lobpreisleiter von Hillsong, Brian Houston, ging von Jesus weg. Er sagte, ich habe mich von Jesus abgewandt. Nächste Frage. Kann eine Person im Heiligen Geist aber nicht mit Wasser getauft sein? Antwort von Reinhard. Ja, klar. Nächste Frage. Ich warte seit 18 Jahren auf meinen Mann. Antwort von Reinhard, das verstehe ich nicht, was ist dein Problem? Ich werde ehrlich zu dir sein, so ehrlich wie möglich. Du wirst nie heiraten, wenn du auf deinen Mann wartest. Hör auf, Gott um einen Ehemann zu bitten. Die Art, wie du betest, drückt aus, dass du keinen Glauben hast. In der Bibel steht, der Glaube ist, für wahr zu halten, was noch nicht zu sehen ist. Und natürlich muss alles gegründet sein auf dem, was Gott will. Ich sage immer, beten nicht in Hoffnungslosigkeit, denn wer so bittet, bittet in Verzweiflung. Gott sagt, er habe Mann und Frau füreinander geschaffen. Also will er auch, dass du jemanden findest. Entspanne dich, gib dich ganz Gott hin und sag, ich danke dir. Du weißt, was ich brauche. Ergänzung von Debbie. Wenn Gott nicht den ersten Platz in deinem Leben hat, weil du so sehnsüchtig auf einen Mann wartest, funktioniert es nicht. Gib Gott den ersten Platz, dann wird er dir geben, was du dir wünschst. Reinhard sagt, wir sind jetzt bald 36 Jahre zusammen und wir haben das so oft gesehen. Wenn die Menschen ihre Knie vor Gott beugen und sich hingeben und sagen, Gott, ich gebe dir die Versorgung mit einem Mann hin. Dann entstehen so wunderbare Paare. Debbie sagt, ja, erst müssen wir dem Herrn dienen. Reinhard, ganz hingeben, das empfehlen wir euch wärmstens. Debbie, Hingabe ist so wunderbar. Reinhard sagt, wir kennen so viele wunderbare Geschichten von Menschen, die Gott vertraut haben und dann einen Partner gefunden haben. Nächste Frage. Wie erklärst du die Geschichte von Hananias und Sapphira aus der Apostelgeschichte im Neuen Bund? Hat Gott die beiden getötet? Antwort von Reinhard. Die Bibel sagt, dass weder Gott noch Petrus sie tötete. Warum glaubst du etwas, was die Bibel nie sagt? Ich habe eine Theorie, warum sie starben, aber ich weiß nicht, was wirklich geschah. Ich erkläre euch meine Theorie. Wichtig, es ist eine Theorie. Hananias und Sapphira haben den neuen Bund nicht verstanden, sie wussten aber, welche Regeln im alten Bund galten. Im alten Bund, wenn jemand gesündigt hat wie sie, musste er sterben. Sie glaubten das und starben aufgrund ihrer Angst vor der Strafe. Nächste Frage. Hier ist eine gute Frage, die möchte ich beantworten. Sie lautet, ich möchte dem Werk Gottes Geld geben, aber ich habe Schulden. Daniel sagt, ich verstehe das so, dass jemand deinem Werk etwas spenden möchte, Reinhard. Reinhard sagt, oh, ich dachte, das sei eine allgemeine Frage. Es ist nicht mein Werk, oh nein, es ist Gottes Werk, aber meine Antwort ist die gleiche. Du musst dein Herz darauf ausrichten, dass wir keine Schulden zu haben brauchen. Wir haben nur Schulden, weil wir zu viel ausgeben. Ich sagte früher zu Debbie, ich bin lieber hungrig, als dass ich Schulden mache. Und ich kaufe in Brasilien nie etwas mit einer Kreditkarte, wo ich nie weiß, wie viel Geld ich drauf habe oder wie viel ich schon ausgegeben habe. Du musst es radikal ablehnen, Schulden zu machen. Wenn du dir Geld geliehen hast, lass dich von Gott lehren, wie du die Schulden loswerden kannst. Und dann lerne zu geben, wenn du nichts hast. Wir wussten früher oft nicht, wovon wir einkaufen sollten. Wir hatten kein Geld. Es war wirklich schlimm. Aber Debbie und ich begannen, großzügig zu sein. Wir gaben viel weg, denn wir wussten, dass Gott Großzügigkeit liebt. Also, erstens, hasse Schulden. Zweitens, lerne, dass Gott dein Versorger ist. Drittens, lebe weise. Höre nicht auf die Leute, die dir etwas anderes erzählen wollen. Sie wollen nur dein Geld. Hör auf, von weltlichen Menschen zu lernen, wie man mit Geld umgehen soll. Gott wird dich lehren. Viertens, vertraue dem Vater, die Vögel und Lilien leben auch. Fünftens, sammle kein Geld, gib es weiter. Tu alles, was Gott möchte, und du wirst im Wohlstand leben und es wird dir gut gehen. Du wirst in allem versorgt sein. Debbie sagt, wenn du Geld säst, wirst du auch Geld ernten. Schau, ein Teil deines Geldes ist Brot, ein anderer Teil ist Saat. Schau, wo was ist. Wenn du die Saat aufhebst, ist es nicht gut. Wenn du Brot weitergibst, hilft es dir nicht. Deshalb frage Gott. Wenn du deine Saat auf fruchtbare Felder säst, wirst du sehen, wo du im Reich Gottes erntest. Das wissen sogar weltliche Gemeinschaften und Geschäftsleute. Reinhard sagt, jemand fragt, was Brot und was Saat ist. Debbie hat das gerade wunderbar erklärt. Wie weiß ich, was Brot und was Saat ist? Frage Gott. Wir wollen immer einen Menschen haben, der uns das erklärt. Frage Gott. Ich bin der lebendige Beweis dafür, dass es unmöglich ist, Gott zu überfordern. Debbie sagt manchmal, hör auf, du wirst noch so viel ernten, das ist zu viel. Wir hatten immer die 1000%ige Überzeugung, dass wir ernten, was wir säen. Debbie sagt, wir zahlten vor Jahren für zwei Familien einen Urlaub. Im nächsten Jahr bekamen wir zwei oder drei Urlaube bezahlt. Rainer sagt, aber nicht nur den Urlaub, ein Mann gab uns 10.000 Euro und sagte, alles, was ihr nicht ausgebt, müsst ihr mir zurückzahlen. Wir flogen damals mit unseren Kindern nach Österreich und nach Südafrika und ich dankte Jesus. Danke, Jesus, das ist so wunderbar. Aber Jesus antwortete mir, warum dankst du mir? Du erhältst, was dein Herz glaubt. Vielleicht schaut uns dieser Mann jetzt gerade zu. Debbie sagt, wir hatten einen Pastor, der sagte, du gibst Gott mit einem Löffel und er gibt dir einen Schöpflöffel voll zurück. Du kannst Gott nicht ausnehmen oder überfordern. Nächste Frage. Eine gute Frage. Sie lautet, was denkst du über Ignoranz? Reinhard sagt, geh in dein Zimmer, knie nieder, schließe deine Augen und bitte Gott um sein Wort. Wenn du nichts hörst, schließe deinen Mund, iss nichts und höre dann, und du wirst eine Antwort erhalten. Debbie sagt, du kannst dich auch fragen, ob es richtig ist, jemanden über dich bestimmen zu lassen, was du zu denken hast. Reinhard zu Debbie, du bist jetzt wie Jesus, du beantwortest eine Frage mit einer Frage. Nächste Frage. Eine wirklich gute Frage. Sie lautet, ich habe Jesus angenommen, aber ich habe mich von ihm distanziert. Ich möchte zurückkommen, aber ich habe Angst und weiß nicht, wie ich das machen soll. Antwort von Reinhard. Klar kannst du zu Jesus zurückkehren, du wirst nicht bestraft. Wofür wäre sonst Jesus gestorben? Wenn du eine Religion ohne Strafe suchst, musst du zum Buddhismus gehen, da ist immer Friede und Ruhe. Ich fange von vorne an. Du hast Jesus angenommen. Was bedeutet das? Vielleicht hast du Jesus zu deinem Leben hinzugefügt und jemand hat dir gesagt, dass du hier und da ein Gebet sprechen sollst. Aber das ist nicht das Leben als Christ, für das du geschaffen bist. Lebe im neuen Bund. Jesus schloss den perfekten Bund mit Gott. Er ging in den Tod, war im Grab, kam in die Hölle und wurde erhoben zu Gott. Als Christ bist du in Jesus und er in dir. Gott hat dich nicht angenommen wegen dem, was du getan hast, sondern was Jesus getan hat. Du brauchst also kein Christ mehr sein, sondern er ist durch dich Christ. Du lebst nicht durch deinen Glauben, sondern er lebt seinen Glauben durch dich. Du musst kein starker Christ sein, er drückt sich aus durch dich. Du kannst schon versuchen, wieder ein starker und guter Christ zu sein, aber damit kommst du nicht weiter. Deshalb kehre nicht zurück zu einem religiösen Christsein. Danke, Jesus, dass er in deinem Herzen wohnt. Sag ihm, dass du ihm vertraust, gib dich ihm hin und lass dich von ihm leiten. Er hat gesagt, dass niemand seine Kinder aus seiner Hand reißen kann. Also, lass seine Kraft, sein Leben, sein Handeln durch dich wirken. Nächste Frage. Debbie hat eine Frage ausgesucht, wie nett. Sie lautet, wie kann ich radikal für Jesus leben? Die Antwort von Debbie, lies die radikalen Bücher von Reinhard, dann richte dich danach. Das ist meine schnelle Antwort. Reinhard sagt, das habe ich nicht gewusst. Meinst du das ernst? Debbie sagt, ja. Reinhard sagt, okay. Ich habe ein Buch in 21 Minuten bekommen. Daniel war dabei. Wir waren damals in Makkaba. Ich hatte Wasser getrunken, das man nicht trinken sollte und war dann so krank. Mitten in dieser Krankheit sagte Gott zu mir, nimm Stift und Papier und schreibe auf. Er gab mir 21 Kapitel. Das ging so schnell. Nächste Frage. Wie bringe ich den Heiligen Geist dazu, Liebe für mich zu empfinden? Wie kann ich ihn erfreuen? Antwort von Reinhard. Das ist unglaublich. Ich werde mir dieses Profil auf Instagram anschauen. Dein Herz ist rar. Das ist wirklich sehr selten. Du fragst nicht, wie du den Heiligen Geist dazu bringen kannst, dich zu lieben, sondern du möchtest den Geist Gottes erfreuen. Du hast dir deine Antwort schon gegeben. Eins, was wir über den Heiligen Geist lernen müssen, ist, er ist sehr aktiv. Er kann richtig intensiv handeln, wenn ein Mensch eine ehrliche und starke Sehnsucht danach hat. Also erstens, hör nie auf, diese Sehnsucht zu haben. Zweitens, du musst lernen, was der Geist Gottes mag und was nicht. Ich glaube und habe theologische Gründe dafür, dass Gott weder Mann noch Frau ist, sondern Geist. Aber er zeigte sich als Vater. Wenn wir glauben, dass Gott uns als Mann und Frau schuf, so sagt die Bibel, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau nach seinem Ebenbild, dann muss es also männliche und weibliche Anteile in Gott geben. Der Heilige Geist ist der weibliche Anteil von Gott. Er hat so viele weibliche Eigenschaften. Was Debbie als Frau mag, das hat der Heilige Geist. Wenn ich das vom Geist Gottes lerne, wird Debbie sich von mir immer mehr angezogen und geliebt fühlen. Meine Aufgabe in den letzten Jahrzehnten war, der Frage nachzugehen, was ihr gefällt und was sie verletzt. Das habe ich vom Heiligen Geist gelernt. Und ich werde das immer weiter verfolgen, egal was es mich kostet. Gleichgültig, ob an Geld, Zeit oder Aufwand. Debbie wäre ehrlich genug, Nein zu sagen, wenn es nicht stimmt. Sie empfindet das auch so. Der Heilige Geist fühlt genauso. Ihr müsst es euch zur Lebensaufgabe machen, zu fragen, Heiliger Geist, was magst du, was gefällt dir nicht? Bitte, sei mein Lehrer und lehre mich. Er mag es zum Beispiel nicht, wenn man schlecht über die Geschwister redet. Also betrübe ihn nicht damit. Nächste Frage. Wird Debbie beim Herzseminar dabei sein? Debbie antwortet, ja, ich werde dabei sein. Reinhard ergänzt, wir haben gestern diesbezüglich eine Entscheidung getroffen. Wir haben eine Frau gebeten, ein Bild von Debbie mit zum Seminar zu bringen, damit wir es in der Gruppe betrachten können. Das Bild heißt Der Liebhaber. Daniel liebt mich sehr, aber Debbie liebt er noch mehr. Wegen des Essens. Sein Gehalt ist okay, aber das Essen von Debbie ist unbeschreiblich. Debbie sagt, ein Gehalt kommt nie aus dem Herzen. Nächste Frage. Jetzt kommt eine wirklich gute Frage. Für Feinde beten ist sehr hart. Antwort von Reinhard. Das stimmt nicht. Ich habe in meinem Buch Die Kraft zu vergeben darüber geschrieben. Ich fand das auch schwer, Feinden zu vergeben. Aber Jesus tat das sogar am Kreuz. Er sagte, Vater, vergib ihnen. Gott lehrte mich Folgendes. Er zeigte mir, und das war ein Schock für mich, wenn du für deine Feinde nicht beten magst, ist das Stolz. Stolz hat zu tun damit, sich besser zu fühlen als der Feind. Das ist nicht die Haltung Christi. Wenn du mein Feind wärst, würde ich dich lieben. Es ist arrogant, über andere Menschen zu urteilen, ob sie gute oder böse Menschen sind. Zweitens, Jesus sagt, wir sollen anderen das tun, was wir auch wollen, dass man uns tut. Wenn ich Liebe, Vergebung und Gnade erleben will, dann möchte ich nicht Strafe und Ungnade erleben. Was du von anderen möchtest, das tu auch ihnen. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet. Als ich das erkannt hatte, betete ich, Gott, bitte führ mich dazu, meinen Feind zu lieben. Was passierte? Mein größter Freund wurde zu meinem größten Feind. Als ich mich darüber bei Gott beschwerte, sagte Gott, du hast mich darum gebeten, einem Feind vergeben zu können. Also bitte. Also, lege deinen Stolz ab. Du warst Gottes Feind und er liebte dich so sehr. So begann ich für die anderen zu beten. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet. Ich betete, Gott, lass sie deine Liebe und Güte erfahren. Lass mich sie sehen durch deine Augen, nicht durch meine. Das half. Nächste Frage. Warum ist es für viele Pastoren so schwer, die Gnade zu verstehen? Antwort von Reinhard. Geh und frage sie. Ich meine das ernst, das kann ich dir nicht beantworten. Nächste Frage. Diese Frage möchte ich nicht beantworten, aber in der Gegenwart und Zukunft wird das wichtig sein. Sie lautet, wenn wir Eltern von homosexuellen Kindern sind, wie können wir unsere Kinder lieben? Antwort von Reinhard. Dieses Thema wird in der Welt in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Ich denke, es war 2018, ich war in einer Konferenz in Brasilien. Ich sagte das nicht öffentlich, aber jemand hat es aufgenommen. Gott gab mir eine prophetische Perspektive für die Zukunft. Es ging um das Böse, das die Welt überfluten wird, bevor Christus wiederkommt. Ich durfte nur wenige Dinge öffentlich sagen. Ich prophezeite, was in Brasilien geschehen wird nach dem Zusammenbruch der Banken und der Wahl im Herbst. Ich sah, dass es Darstellungen von Menschen geben wird, die Sex mit Tieren haben und dass diese von der Regierung als Kunst gefördert werden. Und das wird auch auf die restliche Erde übergreifen. Dämonische Kräfte werden freigesetzt, um Familien zu zerstören. Sie zerstören den Grundgedanken von Sexualität. Das wird noch viel schlimmer werden. Mein persönlicher Rat ist, gebt euren Kindern keinen unbegrenzten und unbeobachteten Zugang ins Internet. Sicher werden eure Kinder mit euch streiten und euch hassen, aber tut das nicht. Das Internet ist nicht ihr Babysitter. Der Teufel weiß das und wird Perversion verbreiten. Wir müssen vorsichtig sein. Was aber, wenn sie schon homosexuell sind? Wenn sie unmündig sind, stehen sie unter deiner Verantwortung und Fürsorge. Ich habe in Europa einen Freund, der in einer ähnlichen schweren Situation ist. Ich weinte schon viel deswegen. Ich sagte zu ihm, bitte Gott um ein prophetisches Wort, das du über dein Kind aussprechen kannst. Diese Welt schafft es, böse Gedanken in die Herzen unserer Kinder hineinzusetzen. Wir müssen die Liebe Gottes in die Herzen unserer Kinder säen. Wenn dein Kind unmündig ist, lehre es. Bitte Jesus, spezielle Versprechen über dein Kind auszusprechen und deklariere diese immer wieder über dein Kind. Vielleicht hast du zu wenig Bindung im Leben deines Kindes geschaffen. Dann ändere das. Lass dein 14-jähriges Kind nicht einfach laufen. Ich würde meinem unmündigen Kind keine Übernachtung bei Nichtchristen erlauben, wo mein Kind mit falschem Gedankengut gefüllt wird. Du bist verantwortlich. Wenn dein Kind erwachsen ist, hat es seine eigene Entscheidung. Debbie sagt, wenn das Kind etwas in deinem Haus tut, was du nicht möchtest, kannst du das verbieten. Das Kind muss deinen Regeln gehorchen, sonst kann es nicht in deinem Haus leben. Wenn du herausfindest, dass dein Kind heimlich etwas tut, was du verboten hast, musst du das unterbinden. Du musst dein Kind lehren. Reinhard sagt, Das ist ein Fehler, den viele Eltern machen. Sie sagen, mein Kind ist 18, es ist erwachsen, mein Sohn bringt seine Freundin mit. Wenn ich das nicht erlaube, werde ich ihn verlieren. Du musst wissen, was du in deinem Haus zulässt und was nicht. Wir haben unsere Kinder so erzogen, wie wir es für richtig hielten. Es ist nicht weise, den Kindern zu erlauben, die Regeln in unserem Haus zu bestimmen. Das hat nichts mit Fürsorge und Versorgen zu tun. Aber es wird in den Jugendjahren immer schwieriger, Regeln einzuführen. Wenn dein Kind erwachsen ist und auszieht und homosexuell ist, kannst du nichts tun, außer es zu lieben. Ich weiß, es ist weit verbreitet, auch unter den Kindern von Pastoren oder unter den Pastoren. Vor einigen Jahren wurde ich in eine Gemeinde in Amerika gerufen, eine Gemeinde mit 1000 Leuten. Der Pastor hätte mein Vater sein können. Nach Jahrzehnten des Dienstes für Gott als verheirateter Vater einiger Kinder stellte sich heraus, dass dieser Pastor eine homosexuelle Beziehung zum Lobpreisleiter hatte. Er gab dann zu, ich bin schwul. Meine Antwort ist einfach. Sexuelle Sünde ist eine Sünde. Fertig. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann eine sexuelle Beziehung hat, ist das Sünde. Ich liebe dich bedingungslos. Ich werde dir helfen, diese Sünde aufzugeben. Aber ich werde Sünde Sünde nennen. Debbie sagt, ich war eine junge Erwachsene. Meine Mutter wollte, dass ich etwas tue, was Sünde war. Da verlor ich den Respekt vor meiner Mutter. Sie hätte bessere Regeln aufstellen können und besser für mich sorgen können. Aus dem Blickwinkel als Eltern möchte ich dir sagen, deine Kinder verlieren den Respekt vor dir, wenn du keine klaren Regeln setzt. Das gilt auch für Erwachsene untereinander. Man kann in bestimmten Dingen unterschiedlicher Meinung sein, aber man muss einander respektieren. Reinhard sagt, ich habe entdeckt, dass Jugendliche ihre Eltern zwischen 13 und 23 Jahren ziemlich respektlos behandeln. Dann, nach 23 Jahren, werden die Eltern sehr erwachsen. Bitte, sei nicht der Freund deines Kindes. Debbie sagt, aber achte seine Meinung. Reinhard sagt, bleib du erwachsen und bei deiner Meinung. Das fordert Respekt. Das erste Mal, als mein Sohn Daniel mich anschrie, dass er mich hasse und mir den Mittelfinger vors Gesicht hielt, da war ich schockiert, dass mein Sohn das tat. Ich dachte dann, wow, ich bin ein großartiger Vater, wenn mein Sohn sich so ärgert. Die Weisheit von Debbie hier ist so wunderbar. Danke, Leute. Leben ist gut. Danke fürs Zuhören.